Hallo, hallo, hallo and a wonderful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. So even though Paul is giving them very clear instruction, there's no doubt about what he's saying. Obwohl Paulus ihnen ganz klare Anweisungen gibt, es besteht kein Zweifel an dem, was er sagt. That I'm actually recommending the single people don't get married. Ich empfehle eigentlich, dass Alleinstehende nicht heiraten sollen. But he's also literally telling them, guys, but when you do, you're not sinning. Sagt er ihnen auch wörtlich, Leute, wenn ihr es tut, dann sündigt ihr nicht. Now look, look the very next thing that he says. Schau genau hin, was er als nächstes in Vers 28 sagt. It is just that I would want to spare you the problems you'll face with the extra challenges of being married. Ich möchte dir nur die Probleme ersparen, die du mit den zusätzlichen Herausforderungen des Ehelebens haben wirst. You know, I've used this several times in counseling people who's really been desperate to get married. Ich habe diesen Vers schon mehrmals bei der Beratung von Menschen gebraucht, die unbedingt heiraten wollten. I believe that we must never manipulate anybody. Ich glaube, dass wir niemals jemanden manipulieren dürfen. I have such a strong conviction. Ich bin der festen Überzeugung, that Jesus has purchased our life with his blood. Dass Jesus unser Leben mit seinem Blut erkauft hat. He owns it. Dass es ihm gehört. And we are stewards. Und wir Verwalter sind. And the moment we give up stewardship of our life, we sin against God. In dem Moment, in dem wir die Verwaltung unseres Lebens abgeben, sündigen wir gegen Gott. But this happens in marriage, it happens in churches. It happens everywhere all the time. Doch genau das passiert in der Ehe, in den Gemeinden, es passiert überall die ganze Zeit. So the people that are close to me, I always make sure that they understand. Deshalb mache ich den Menschen, die mir nahe stehen, immer klar. I'm really happy to give you my advice, but you have to promise me you don't do what I'm advising you. Ich gebe dir gerne meinen Rat, aber du musst mir versprechen, dass du das, was ich dir rate, nicht tust. Doesn't that sound like a contradiction? Das ist doch ein Widerspruch, oder? No. Nein. I give you my advice because I really believe it's the best advice. Ich gebe dir meinen Rat, weil ich wirklich glaube, dass es der beste Rat ist. But you cannot come to me and say, Reinhard, I did this because that's what you advised me. Du kannst aber nicht zu mir kommen und sagen, Reinhard, ich habe das getan, weil du es mir geraten hast. I really believe if you do that you have sinned. Ich glaube wirklich, wenn du das tust, sündigst du. So first of all, for me to manipulate you is a very serious sin. Wenn ich dich also manipuliere, ist das erstens eine schwere Sünde. But I also believe that if you do what I tell you to do, you've also sinned. Aber ich glaube auch, dass du sündigst, wenn du tust, was ich dir sage. So what if my advice is really good for you and that's the best thing for you to do? Und wenn mein Ratschlag wirklich gut ist und das Beste für dich ist, was du tun kannst, then here is what you need to do. Dann machst du Folgendes. You think and think and think. Du überlegst und überlegst und überlegst. And then you come to a conclusion. Und dann kommst du zu einer Schlussfolgerung. I believe that if I make the decision and take this advice, this is going to be good for me. Ich glaube, es ist gut für mich, wenn ich diese Entscheidung treffe und seinen Rat annehme. Therefore, I choose to make the decision to follow the advice. Deshalb entscheide ich mich dafür, diesen Rat zu befolgen. Why? Warum? Because you are the steward of your life. I am not. Weil du der Verwalter deines Lebens bist, nicht ich. So because I'm the steward of my life, I carefully listen to the advice of other people. Weil ich also der Verwalter meines Lebens bin, höre ich mir die Ratschläge anderer Menschen genau an. But in the end, even though their advice seems to be amazing, I will make the decision that I have chosen to make. Aber letztendlich, auch wenn ihre Ratschläge toll erscheinen, treffe ich die Entscheidung, die ich für richtig halte. And Paul is making this point so clear here. Paulus stellt das hier sehr klar. My advice is do this. My advice is don't do that. Ich rate dir, mach das. Ich rate dir, mach das nicht. If you reject my advice, guys, you are not sinning. Wenn du meinen Ratschlag ablehnst, sündigst du nicht. I'm giving you the advice because I don't want wanted to face the problem that you would face with that decision that you're trying to make. Ich gebe dir meinen Rat, weil ich nicht will, dass du vor dem Problem stehst, dass du mit der Entscheidung, die du zu treffen versuchst, haben wirst. And then leave the people free. Und dann lass die Menschen frei entscheiden. And if they do make a decision against your advice and the consequences are serious, for heaven's sake, don't save them from the consequences. Und wenn sie eine Entscheidung gegen deinen Rat treffen und die Folgen schwerwiegend sind, um Himmels Willen, rette sie nicht vor den Konsequenzen. I'm going to say something shocking and serious here that people need to hear. I know that people need to hear that. Ich sage jetzt etwas Schockierendes und Ernstes, das die Menschen hören müssen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das hören müssen. People who are giving advice for other people to do certain things which they know is good for them, like Paul here. Wenn Menschen wie Paulus hier anderen Menschen raten, bestimmte Dinge zu tun, von denen sie wissen, dass sie gut für diese Leute wären. And then these people don't take their advice, ignore it. Und diese Menschen ihren Rat nicht befolgen, ihn ignorieren. And then the consequences they have are serious ones. Und dann ernste Konsequenzen haben. If then the people who have given the advice save them from the consequences or carry the consequences. Wenn dann die Menschen, die den Ratschlag gegeben haben, diese Leute vor den Konsequenzen bewahren oder die Konsequenzen tragen. I believe in reality, they are only showing how manipulative and controlling they are. Zeigen sie meiner Meinung nach in Wirklichkeit nur, wie manipulativ und kontrollierend sie sind. Think about this. Denk darüber nach. Because the moment I carry your consequences, I'm now entering your life to make sure that what I want is going to happen, which means you're not supposed to feel the pain of your consequences. Denn in dem Moment, in dem ich deine Konsequenzen trage, trete ich in dein Leben ein, um sicherzustellen, dass das, was ich will, auch passiert. Das bedeutet, dass du den Schmerz der Konsequenzen nicht fühlen sollst. So now I've tried to take control of your life, but you ignored me. Ich habe also versucht, die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen, doch du hast mich ignoriert. Now I'm trying to take control of your life again by carrying your consequences. Jetzt versuche ich wieder, die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen, indem ich deine Konsequenzen trage. It's a very serious thing. Das ist eine sehr ernste Sache. So every one of us must make the decision because we have chosen what we do with our lives. Jeder von uns muss also seine Entscheidung treffen, denn wir entscheiden, was wir mit unserem Leben machen. And that's exactly the point that Paul is trying to make here. Genau das ist der Punkt, den Paulus hier versucht zu vermitteln. Guys, it's serious, the times are difficult, the problems are hard. I want to save you from these extra challenges. Leute, es ist ernst, es ist schwierig, die Probleme sind schwer. Ich möchte euch vor diesen zusätzlichen Herausforderungen bewahren. But if you choose, wenn ihr euch aber dafür entscheidet, you're not sinning, but then again you live with those challenges. Sündigt ihr nicht, doch dann lebt ihr wiederum mit diesen Herausforderungen. What happened to common sense among Christians? Was ist mit dem gesunden Menschenverstand bei den Christen passiert? See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.